war so stark gerade während diesem Lied, wo du gesungen hast, wir gehen tiefer und tiefer. Ne? Da habe ich richtig so gesehen, wie ich im Wasser war und wie deine Welle kam und mich immer tiefer, tiefer genommen hat. Und je tiefer ich gegangen bin, umso heller ist es geworden, umso schöner ist es geworden. Und ich habe mich gefühlt wie ein Fisch im Wasser. Um mich herum wart ihr lauter bunte Fische. Wir hatten Gemeinschaft. Und wir waren diese Fische im Wasser. Wir haben uns wohl gefühlt. Wir haben Saltos geschlagen. Wir haben miteinander gespielt. Wir waren einfach unbeschwert. Wir waren leicht und frei. Und es ist wirklich dieser Ruf, wie die Sarah vorher gesagt hat und der Andreas. Wir lassen einfach das Alte hinter uns. Rucksäcke gehören nicht mehr zu uns. Altlasten gehören nicht mehr zu uns. Wir sind Kinder Gottes. Wir leben in seiner Gegenwart. Wir gehören zu ihm. Und weißt du, was ich in diesem Wochenende auch noch bekommen habe? Entschiedenheit. Weißt du, Entschiedenheit. Entschiedenheit. Aber wir müssen, ich sage jetzt bewusst, wir müssen entschieden sein. Wir müssen uns fürs Reich Gottes entscheiden. Das ist eine Entscheidung, die uns niemand abnehmen kann. Weißt du, es ist gut, wenn andere uns im Gebet unterstützen, wenn wir Gebet bekommen. Aber es gibt auch Dinge, wo wir alleine ja Einfluss drauf haben, wo wir alleine entscheiden müssen. Entschiedenheit, weißt du, Entschiedenheit, wirklich der Lüge zu widerstehen, dem Feind zu widerstehen, Entschiedenheit, tiefer ins Reich Gottes hineinzugehen, entschieden zu sein, Gott zu glauben wie noch nie zuvor, entschieden zu sein, das Reich Gottes entdecken zu wollen wie noch nie zuvor, entschieden zu sein, uns auszustrecken wie noch nie zuvor, nach dem Geist Gottes entschieden zu sein, wie noch nie zuvor uns einzugestehen, dass wir hilflos sind ohne unseren Herrn, dass wir ihn brauchen, dass wir nichts tun können ohne ihn. Entschieden zu sein, uns unter seine mächtige Hand zu demütigen, entschieden zu sein, gehorsam zu sein, gehorsam gegenüber dem Wort Gottes, entschieden zu sein, Stolz einfach wegzulassen, entschieden zu sein, nicht mehr unserem Ego folgen zu wollen, sondern unserem Herrn nachfolgen zu wollen. Weißt du, du bist ein Sohn und eine Tochter Gottes und du hast alles bekommen von ihm, was du für deinen Wandel hier auf der Erde brauchst. Und du kannst entschieden sein. Du kannst es, weil es Gottes Kraft ist, die dir diese Entschiedenheit gibt. Du brauchst nicht mal alleine diese Entschiedenheit hervorzubringen, hervorzuquetschen, sondern weißt du, in dir ist alles, was du brauchst. Durch den Heiligen Geist ist Jesus in dir, ist der Vater in dir, ist der ganze Himmel in dir. Und du hast alles, was du brauchst in dir. Auch diese, weißt du, diese Entschiedenheit, diese Entschlossenheit, ja? Ich gehe mit Jesus, ich gehe meinen Weg mit Jesus, ich lauf den Lauf, ich lauf meinen Lauf, ich habe einen Auftrag, ich habe eine Bestimmung und ich lass mich nicht mehr davon abbringen, ich lass mich nicht mehr davon abbringen. Oh. Ich lass mich nicht mehr stören. Ich lasse mir nichts mehr vom Feind einflüstern. Ich gehe den Weg der Liebe. Ich entscheide mich bewusst jeden Tag ganz neu für diesen Weg der Liebe. Der Weg der Liebe ist die stärkste Kraft, weil es Gott selbst ist. Gott ist Liebe. Und du bist Liebe. Du lebst aus seiner Liebe. Du bist so unendlich geliebt. Und dein Vater steht hinter dir, er feuert dich an und er sagt, geh vorwärts, geh vorwärts. Sei entschieden. Sei entschieden. Glaube nicht mehr den Lügen des Feindes. Lass dir nichts Negatives mehr einreden. Verschließ deine Ohren, deine Augen gegenüber der Finsternis. Geh tiefer. Geh wirklich tiefer. Sei dieser Fisch im Wasser. Weißt du, seine Gegenwart, die Gegenwart Gottes, das ist es, wo wir aufblühen. Im Reich des Feindes, wo die Lügen sind, wo es hart ist, wo es kalt ist, da gehen wir ein. Da sind wir wie ein Fisch, der versehentlich an Land gesprungen ist. Und dann fehlt uns das Wasser. Und was passiert? Wir trocknen aus, wir sterben. Aber wir sind dazu geboren, Fische im Wasser zu sein, wie Fische in der Gegenwart Gottes, in diesem Strom des Lebens zu schwimmen, uns aufzuhalten. Danke. Unser Aufenthaltsort ist die Wahrheit. Die Wahrheit des Wortes Gottes. Seine Gegenwart. Bist du entschieden? Bist du entschieden? Sag mal, ich bin entschieden. Ich entscheide mich, nicht mehr den Lügen des Feindes zu glauben. Ja, ich will dieser Fisch im Wasser sein. Ich bin entschieden, gehorsam gegenüber dem Wort zu sein. Ich bin entschieden, mich ganz und gar Jesus unterzuordnen, ihm nachzufolgen. Ich bin heiß, heiß für Jesus, heiß. Ich bin heiß, sein Wort in die Welt hinauszubringen. Ich bin bereit, über Mauern zu springen. Denn mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Alles ist mir möglich. Mit meinem Gott. Amen. Und Amen. Und Amen. Yes. Amen. Amen. Amen. Ja. Wir sind entschieden. Und weißt du, das ist wirklich wichtig, dass wir uns jeden Tag entscheiden. Weil die Welt so laut schreit um uns rum und dann ganz schnell wir wieder vergessen, dass wir entschieden sind für die Sache Jesu. Und ich glaube auch ganz fest, wie die Sarah gesagt hat, dass jetzt diese Zeit ist, wo wir uns vom Geist tragen lassen müssen, führen lassen müssen. Weißt du, praktisch mit dem Geist fliegen, so wie er unterwegs ist, in ihm unterwegs sein, ganz wichtig. Und es ist, so wie Astrid gesagt hat, dass alles dazu in uns ist, dass wir zubereitet sind, dass wir alles haben. Aber gleichzeitig ist es so wichtig, das hatte ich am Sonntag während des Lobpreises so stark gesehen. Und zwar hat er Steve vom frischen Brot gesungen, gepredigt vom frischen Brot und es hat ja tatsächlich nach frischem Brot geduftet. Ich weiß nicht, ich habe es richtig gerochen, das frische Brot. Und es ist so wichtig, dass wir dieses frische Brot täglich zu uns nehmen, damit das, was in uns ist, gefestigt wird, damit das, was in uns ist, aufblüht, damit das, was in uns ist, frische Kraft kriegt, frische Kraft, um zu fliegen, frische Kraft, um zu gehen. Und weißt du, und ich habe gesehen, wenn wir dieses Brot, ich habe es gesehen, wie jeder von uns so ein frisches Brot bekommen hat, ein herrlich duftendes Brot, ein großer Leib war das, und Jesus hat uns für würdig erachtet, dass er uns dieses Brot gegeben hat, dieses Leben. Und er hat uns für würdig erachtet und uns den Auftrag gegeben, dieses Brot zu brechen. dieses Brot zu brechen und zu verteilen. Weißt du, wir verteilen dieses Brot. Wir brechen und verteilen. Wo wir gehen und stehen, geben wir frisches Brot weiter. Lebendiges Wasser, lebendiges Wort. Weißt du, lebendig, wo Leben hervorkommt. Und immer wieder nehmen wir selber ein Bissen. Immer wieder nehmen wir selber ein Bissen, damit wir nicht Hunger leiden, damit wir gestärkt sind, damit wir weitergehen können. Und dann sah ich noch, wie wir auch dieses Brot in Wein, also in sein Blut tauchen können, und indem wir das machen, selber nehmen, weitergeben, kommt Heilung, kommt Befreiung, kommt Neues hervor. Weißt du, werden wir gereinigt, wird unsere Seele gereinigt von dem, was in der Welt immer wieder auf uns einströmt und sich festsetzen will. Wir nehmen es, dieses lebendige Brot, tauchen es in sein Blut und essen es. Wir schmecken es, wir verstoffwechseln es, wir lassen es rein. Weißt du, einfach, indem wir in ihm sind, indem wir in der Liebe bleiben, indem wir unterm Wort sind, indem wir das Wort hören, indem wir das Wort sprechen, indem wir leben in dem Wort, aus dem Wort, durch das Wort. Das ist das lebendige Brot, das duftende, frische Brot, unser tägliches Brot, unser tägliches Brot. Weißt du, wir beten, das tägliche Brot gib uns heute, und er gibt es uns jeden Tag neu, frisches, duftendes Brot, um zu leben und Leben zu geben. Amen. Ja, frisches, lebendes Brot. Genau. Ja, ich hatte es auch so wie die Astrid, dass wir müssen wirklich entschieden sein, weißt du, da muss wirklich so eine Entschiedenheit in dir aufstehen lassen, weißt du, und auch so eine Entschiedenheit, nicht mehr Kompromisse zu machen, nicht mehr irgendwie bei so all den Dingen, weißt du, ich glaube, es ist wichtig, dass auch so die kleinen Dinge oder in Anführungszeichen kleinen Dinge, dass du da auch sagst, hey, ich mache damit keine Kompromisse mehr, so, ja, diese kleine Angst da, die ich noch habe, oder diese kleine Abhängigkeit oder was es auch ist, dass du da keine das nicht mehr zulässt, dass du da klare Sache machst, weißt du, dass du sagst, nee, ist nicht, nee, mach ich nicht. Weil, weißt du, es ist immer, man sagt ja immer, oder beim Feind sagt man auch, ja, wenn du ihm einen kleinen Finger gibst, dann nimmt er die ganze Hand. Und weißt du, das ist auch so, weißt du, und ich meine, wenn er die Hand hat, hört er auch nicht auf, dann will er den Arm, und weißt du, du musst wissen, weißt du, du kannst mit dem Teufel nicht verhandeln, weißt du, du kannst da nicht, da ist keine Verhandlungsbasis da, weil der wird am Ende alles nehmen, was er kriegen kann. Er wird nicht sagen, okay, jetzt bin ich zufrieden, weil er will, weißt du, er will ja nur unsere Zerstörung, deswegen kannst du da nicht irgendwo auf einen Nenner kommen. Deswegen, weißt du, in der Welt macht man es ja auch so, dass man sagt, hey, wir verhandeln nicht mit Terroristen. Ich meine, manchmal machen sie es trotzdem, geht nicht immer so gut aus. Aber deswegen sagt man, wir machen das nicht, weil du weißt, hey, man kann da nicht auf einen Nenner kommen. Du kannst mit Leuten, die sich nicht an ihre Abmachung halten, keine Abmachung machen. Und so kannst du mit dem Feind auch keine Abmachung machen. Weißt du, du kannst nicht sagen, okay, du darfst diese Angst bei mir behalten und dafür lässt du mich sonst in Ruhe. Nee, der wird dich nicht in Ruhe lassen. Der sagt dann vielleicht, ja, okay, und lässt dich vielleicht kurz in Ruhe und dann dann aber nicht mehr. Und weißt du, das hast du in der Weltgeschichte auch immer wieder gesehen, immer wenn so Menschen gesagt haben, man nennt es, hat es Appeasement-Politik gesagt, wenn man so dieses, ah ja, wir geben denen ein bisschen was, wir geben denen ein paar Zuckerle oder so und dann lassen sie uns schon in Ruhe. Aber das hat nie gewirkt, das ist immer voll nach hinten losgegangen. Hat man am Ende immer eigentlich, wenn man die Zahlen von denen quasi dir das Leben gekostet hat, hochgerechnet, gesagt, hey, wenn man gleich am Anfang gesagt hätte, nee, wir machen da nicht mit, dann wär's besser ausgegangen, weißt du? Und deswegen, so ist es auch bei dir, weißt du, wenn du einfach von Anfang an sagst, hey, nee, ich lasse mich da gar nicht drauf ein, ich gehe da gar nicht erst mit, ich weiß im Geist, nee, das ist nicht von Gott, ich weiß, das ist nicht von oben, dann muss es ja von unten sein, und da gehe ich gar nicht mit, da gehe ich erst gar nicht drauf ein. Und deswegen, weißt du, da musst du lernen, auch klar zu sein, weißt du, und auch, ich glaube auch, dann müssen wir auch lernen, die Sinne zu schulen, weißt du, weil, ich meine, es passiert immer wieder, das merke ich auch, dass einfach kommen irgendwelche Gedanken oder irgendwelche Dinge rein und du bewegst es eine Weile und irgendwann merkst du, hey, das ist ja gar nicht von Gott gewesen, weißt du, das ist ja gar nicht er gewesen, sondern es kommt ja aus der anderen Ecke. Und da musst du auch lernen, weißt du, ich glaube, es ist auch wirklich wichtig, einfach zu lernen, wirklich so ganz die Stimme des Vaters zu hören, zu wissen, hey, auch zu unterscheiden zu können, weißt du, was ist von Gott, was ist dran, was ist nicht dran, auch Dinge, die, weißt du, die christlich klingen, die gut klingen, die sogar mit Bibelstelle versehen und so sind, aber wo du einfach merkst, hey, da ist der Geist nicht drauf, nicht auf der Bibelstelle schon, weil es halt vom Herrn, aber in der Auslegung oder in der Interpretation, die dir da angelegt wird, halt nicht. Und da musst du halt, weißt du, da musst du klar unterscheiden können. Das kannst du nicht irgendwie im Verstand machen, weißt du? Kannst du nicht irgendwie sagen, okay, ich nehme all diese theologischen Techniken und wende die an und dann komme ich aufs richtige Ergebnis. Das führt halt auch am Ende zu nichts, weißt du? Ich interessiere mich auch für Geschichte und so und habe in letzter Zeit auch viel so für zu frühen Kirchengeschichte und so und wie die ganzen Denker, wie die sich immer alles über den Glauben ausgelegt haben und dann gab es diejenigen, die Sekten, die ein bisschen abgewichen sind und dann immer die wie man es immer klar versucht hat zu halten, aber wie sich halt mit der Zeit halt auch irgendwelche Irrlehren reingekommen sind. Aber, weißt du, da merkst du auch irgendwann, hat man es halt nur noch im Verstand gemacht. Irgendwann hat man halt gesagt, ja, okay, gab es dann irgendeinen großen Kirchenlehrer und der hat das so und so. Und oft vieles war auch noch gut, aber du hast gemerkt, hey, das war halt irgendwann nur noch so Verstandessuppe. Und da war dann irgendwann Zeug drin, wo du sagst, hey, wie kommen die denn da drauf? Und ich glaube einfach, der Punkt ist, irgendwann hat man nicht mehr im Geist unterscheidet, weißt du? Wenn du es in der Bibel dir anguckst, ist irgendwie das erste Apostelkonzil, das war noch ziemlich easy. Die haben sich da zusammengesetzt, ich glaube, es ging mehr darum, ob die Heidenchristen sich an das ganze Gesetz halten müssen und so. Und irgendwie steht dann, also ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf, aber irgendwo heißt dann, glaube ich, ja, und dann haben sie sich eins gemacht im Heiligen Geist und dann war klar. Dann haben sie gesagt, okay, wir machen das so und so und so und alle fanden es gut und fertig. Weißt du, aber weißt du, wenn du halt nicht den Heiligen Geist hast und es dir in deinem Verstand machst, dann gut, wenn du die Bibel gut kennst, wenn du all das weißt, dann kommst du vielleicht noch irgendwo hin, aber irgendwann ist halt Schluss, irgendwann kannst du halt nicht mehr unterscheiden, irgendwann bist du, ist es ja, weißt du, ich meine, wir sind ja alle nicht perfekt, deswegen, weißt du, es braucht, glaube ich, wirklich, dass du nicht nur im Verstand gehst, nicht nur mit deinem Gedanken gehst, sondern dass du wirklich im Geist geführt bist. Und weißt du, das ist auch möglich. Weißt du, ist es nicht so, dass irgendwie du hörst die Stimme vom Himmel ganz tief und so und der Herr sagt, ja, du musst zu Aldi gehen, nicht zu Lidl. Aber weißt du, ich finde, es ist manchmal ganz, ganz unspektakulär. Weißt du, ich strecke mich oft einfach aus, wenn irgendwas, wo ich nicht weiß, okay, was ist jetzt hier richtig, was soll ich tun, welchen Weg soll ich gehen? Und dann lege ich es erstmal vor Gott, lege auch alles von mir ab, alles, wo ich sage, hey, ich würde es gern so rum haben oder ich hätte gern das so rum. Und wenn ich das alles hinlege und dann kommt auch nicht immer sofort die Antwort, aber meistens denkst dir gar nichts bei, fährst irgendwo hin oder bist gerade mit den Gedanken ganz woanders und dann kommt die Lösung. Dann kommt auf einmal, hey, du kannst es ja so machen oder hey, da ist der Weg. Und weißt du, und dann weißt du aber vom Geist, hey, ja, das stimmt, das kam jetzt nicht von mir, das war jetzt nicht mein schlaues Denken, sondern es war der Heilige Geist, der spricht. Und weißt du, so müssen wir einfach lernen, weißt du, auf seine Stimme zu hören, einfach zu sagen, hey, ich gebe es ihm ab und ich höre auf seine Stimme und dann auch im Vertrauen zu gehen. Weißt du, vielleicht bist du dir am Anfang noch nicht so ganz sicher, ist es der Heilige Geist, der gesprochen hat oder ist es mein Fleisch noch oder wie auch immer. Aber weißt du, manchmal ist es auch vielleicht einfach mal zu sagen, okay, wenn du es nicht so unterscheiden kannst, okay, gehst du vielleicht mal den Schritt, weißt du, und wirst ja mit der Zeit auch, weißt du, ich meine, würde dich dann schon zurückrufen, wenn du in die falsche Richtung läufst, wenn du im Vertrauen an ihn gehst, weißt du, wenn du nicht irgendwie stur deinen Weg gehst, wenn du wirklich einfach diese Demut hast, dass du sagst, hey, ich vertraue auf den Herrn und ich gehe mit ihm, dann wird er dich auch zurückrufen, wenn du mal in die falsche Richtung gehst. Musst jetzt nicht irgendwie da so sagen, okay, nur nichts Falsches machen, weißt du, muss auch der bisschen das Perfektionistische raus, ja, nur keinen Fehler machen. Ja, dann machst du meistens nichts und ist dann auch schon ein Fehler, weißt du? Das ist deswegen, ja, weißt du, ich glaube, es ist echt wichtig. Es ist echt wichtig, weil auch du merkst es in der Welt, weißt du, keiner sieht mehr klar, weißt du, guck dir jede Situation, die es in der Welt an, guckst du dir an und dann öffnest du fünf Artikel von irgendwelchen, die da ihre Meinung zu schreiben, hast fünf Meinungen und dann hat noch jemand eine sechste und du weißt nicht, was ist jetzt richtig. Weißt du, keiner weiß da, was richtig ist. Das merkst du auch, die oft in den Politiker oder so, du merkst auch, die haben keine Ahnung, die machen halt irgendwie, was sie denken oder halt machen nichts oder ich weiß es nicht. Aber ich meine, und weißt du, du kannst es ihnen ja nicht verübeln, weil sie haben ja Gott nicht, weißt du, sie haben ja das alles nicht, wie sollen sie es denn auch wissen? Aber weißt du, deswegen weißt du, du weißt es, in der Welt, da ist keine Klarheit mehr, da ist kein okay, da geht's lang. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir Klarheit haben. Und weißt du, wir haben Klarheit, wenn wir wirklich auf Gott vertrauen, wenn wir wirklich uns vom Heiligen Geist führen lassen. Weil, weißt du, Jesus sagt, er hat uns den Heiligen Geist hier gelassen. Und weißt du, ich glaube, es ist echt wichtig, dass wir lernen, dass nicht nur so, ja, der Heilige Geist, den gibt es auch noch, wenn ich irgendein Problem habe mal, sondern dass wir den immer mit einbeziehen, dass wir sagen, hey, ich glaube so, Benny Hinn hat ja das Buch geschrieben, so Guten Morgen, Heiliger Geist hat es genannt. Weißt du, also, dass du das so praktizierst, so einfach, muss es jetzt nicht irgendwie so als Formel praktizieren, aber weißt du, morgens halt schon sagst, hey, guten Morgen, Heiliger Geist, hey, hallo, was liegt heute an? Weißt du, nicht irgendwie in da gehen, bis du nicht mehr weiterkommst, sondern sagen, ah ja, Heiliger Geist, hilf mir bitte, sondern schon von vornherein, hey, was liegt heute an, was hast du heute vor? Und da einfach dann im Vertrauen gehen. Amen. Halleluja. Ja, wir sind eine neue Schöpfung, wir haben es heute gehört und wir sind entschieden. Und wenn man es bei einer Gattung Menschen sieht, dass sie entschieden sind, dann ist es bei Soldaten, finde ich. Und viele wissen ja oder einige wissen, mein Bruder ist seit diesem Sommer bei der Bundeswehr und wir haben ihn besucht bei seinem Gelöbnis, die sie hatten. Und ich habe da einfach, da gab es so einen Flyer zur Einladung. Und ich habe mir den durchgelesen und dachte ich mir, wow, genau so müssen wir sein. Und zwar stellt sich dieses Bataillon vor mit folgenden Worten. Wir dienen gemeinsam als Bataillon im deutschen Heer unserem Vaterland und das treu und diszipliniert. Wir sind bereit, Opfer und Entbehrungen auf uns zu nehmen. Wenn andere fliehen, greifen wir an und führen unseren Auftrag weiter aus. Uns ist bewusst, dass wir als Vorbild gelten und die Bundesrepublik repräsentieren. Bei allem agieren wir nach Werten wie Sachverstand, Kameradschaft, Respekt, Toleranz, Tapferkeit und Fürsorge. Stets nach dem Motto, immer gemeinsam, niemals allein. Und genau so sollen wir auch sein. Und so sind wir auch. Weil der Heilige Geist macht's in uns. Und egal wie wir denken, ich bin zu jung, ich bin zu alt, ich bin zu klein, ich bin zu groß, der Heilige Geist verbringt's in uns. Und ja, es ist wirklich, wenn wir uns einfach diese Dinge anschauen, Treue. Wir sind wirklich treu, wir sind da treu, wo Gott uns hinsetzt. Wir rennen nicht im ersten Ding weg, wenn es mal kneift oder wehtut oder vielleicht mal zwickt in der Seele, sondern wir sind da treu, wo unser Gott uns haben will. Und wir bleiben da auch. Oder wir sind diszipliniert. Also ich fände es schon auch manchmal schön, am Sonntag auszuschlafen. Ich fände es auch mal schön, nach 8 Stunden am Dienstag nach Hause zu gehen, aufs Sofa zu liegen. Aber wir sind wirklich diszipliniert. Das macht eine Armee aus von Kämpfern. Wir legen wirklich Disziplin an den Tag. Und wir sind auch bereit, Opfer und Entbehrungen auf uns zu nehmen für unseren Herrn. Wir opfern manche Sachen. Wir sind vielleicht nicht der beste Skifahrer auf der Piste mehr. Wir sind vielleicht nicht der beste Bergsteiger mehr. Wir sind vielleicht nicht der beste Schwimmer mehr. Wir opfern einfach, ja, wir opfern manchmal unsere Hobbys oder vielleicht auch Beziehungen oder andere Sachen. Aber wir opfern es wirklich, weil wir wissen, es ist es wert. Es ist es wert. Ja? Unser Herr hat alles geopfert für uns am Kreuz. Und da können wir vielleicht mal den Sonntag opfern oder den Dienstagabend oder den Donnerstag. Ja, und wenn andere fliehen, greifen wir an und führen unseren Auftrag aus. Wenn andere weglaufen, wenn andere sagen, oh, das ist mir zu heiß, wenn andere sagen, oh, das ist mir jetzt aber zu spooky, dann gehen wir rein. Weil wir sind wirklich, wir sind die von den Heißen. Wir sind die wirklich, die gefüllt sind mit dem Heiligen Geist. Und wir sind die, die wirklich durchmarschieren können, die dahin gehen, wo sonst keiner hingeht, die wirklich Feuer haben. Das sind wir. Das ist jeder von euch. Halleluja. Und ja, immer gemeinsam, niemals allein. Wir sind nicht dafür geschaffen, allein zu sein. Wir sind nicht dafür geschaffen, irgendwie hier als der Lonesome Rider, Lucky Luke, glaube ich, war es hier. Jesus und ich reiten durch die Wüste, so funktioniert es nicht. So funktioniert es halt einfach nicht. Du kannst es schon machen, aber dann reitest du halt in der Wüste. Und mehr passiert halt nicht. Und ich will also mehr erleben in meinem Leben, als allein durch die Wüste zu reiten. Und das Stärkste, was wir tun können, man hat es immer gesehen, egal wo wir sind, auf der Esoterikmesse, auf der Straße, egal was wir tun, es ist einfach stärker, wenn wir gemeinsam sind. Wir erreichen mehr, wenn wir gemeinsam sind. Es ist einfacher, unser Gebetsteam tragt uns. Wir sind dafür geschaffen, gemeinsam zu sein und nicht allein zu sein. Und ich habe es gestern so im Geist gesehen. Ich habe die Europakarte gesehen und die Umrisse von Deutschland. Und in diesen Umrissen von Deutschland stand wirklich komplett Deutschland, stand die Ernte einfach reif. Komplett Deutschland stand die Ernte reif. Und ich habe gesehen, so ein Mähdrescher, und das ist ja dieses altbekannte Bild, dieser große Mähdrescher hat sich in ganz viele kleine Mähdrescher quasi gespalten. Das heißt, jeder von uns ist gefragt, seinen Platz einzunehmen. Es geht nicht mehr um den großen Evangelisten oder um die 5 großen Evangelisten, um diesen großen Dienst. Jeder von uns ist gefragt. Jeder von uns ist Teil der Armee. Jeder von uns ist Teil davon, wirklich dieses Königreich in Deutschland auszubreiten und die Ernte einzubringen. Und man sieht es ja auch in der normalen Armee, jeder von denen ist wichtig. Ich habe letztens auch so eine Doku angeschaut und dann gibt es einfach die in der Wäscherei sind, die sind auch super wichtig, weil die halt einfach die Wäsche machen von den Soldaten, dass die halt nicht müffeln. Und so ist es halt bei uns auch. Jeder ist wichtig an dem Ort, wo er ist. Oder auch bei den Israeliten, da war auch das Lobpreisteam ultra wichtig. Das heißt, wenn du wirklich ein Instrument hast, wenn du es im Herzen hast, Lobpreis zu machen, dann geh da rein. Es ist super wichtig. Oder wenn du es wirklich, fang irgendwo an, geh zu den Ordnern, geh in die Küche, geh in den Büchershop, geh zum Welcome-Dienst, aber nimm deinen Platz in der Armee ein. Und du wirst nicht als Offizier einsteigen. Das ist bei keiner Armee so. Kann ich euch versichern. Sondern da gibt es einfach Offizierslehrgänge. Und die gehen halt ein paar Jahre. Und du fängst halt, jeder fängt gleich an. Jeder fängt an, durch den Marsch zu robben und dann tagelang im Biwak im Wald zu sitzen. So fängt jeder an. Und Gott bildet uns aus. Gott bringt uns oft dann in Situationen, wo wir sagen, okay, ich bin jetzt an der Grenze, dass ich nicht weiß, ich kann fast nicht mehr. Aber wir werden nie darüber hinausgehen müssen, über das, was wir nicht können. Sondern wir müssen manchmal an dieses Limit gehen, dass wir wachsen. Und da will ich euch heute wirklich ermutigen, geht wirklich rein, geht in diese Armee, lasst euch zubereiten, geht den Weg, wo Gott euch wirklich schickt und lasst euch nicht entmutigen, sondern geht einfach weiter, geht treu und diszipliniert den Weg, den Gott euch gezeigt hat. Amen. Vorhin haben wir gesungen, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, Gott ist groß oder Gott ist gut, irgendwie sowas. Weißt du, passte genau zu dem, was ich heute Morgen gelesen habe, ich glaube, das war Kolosser 1, Vers 14 oder so. Gott ist alles in allem. Er ist der König der Könige, der Herrscher der Heerscharen. Er ist in sich selbst alles in allem. Super, gell? Gott ist groß, Halleluja, Gott ist groß. Ja, und wir? Weißt du, wir sind in ihm. Wir sind in ihm. Also, wir sind jetzt nicht alle so groß körperlich wie ich, das heißt ja auch lang. Aber wir sind in Jesus. Ich sehe das immer wieder mal und manchmal, wenn ich auch gefragt werde, weiß, wir hatten mal eine Sprecherin, ich sage jetzt mal gerade nicht den Namen, die hatte damals das gezeigt und das ist für mich so klar, Also sie sagt, sie hat das im Himmel gesehen. Ich habe keinen Grund, ihr nicht zu glauben. Sie hat gesehen, wie sie, oder nee, wie Jesus auf Gott zuging und in ihm verschwand. Und wie der Heilige Geist auf Gott zuging, den Vater, und ihm verschwand. In ihm verschwand. Ja, wo waren sie dann? Sie waren in Gott. Und dieses Bild kommt mir immer wieder hoch, weil ich bin nicht eine Person, die auf der Erde lebt. Bin ich schon. Mit meinen Beinen stehe ich auf der Erde, mein Körper ist auf der Erde, meine Seele ist in meinem Körper, die ist auch noch sehr auf der Erde, aber nicht mehr komplett. Halleluja. Schon zum Teil erneuert. Aber mein Geist lebt zwar auch in meinem Körper, aber der ist doch eigentlich nicht erdgebunden. Was heißt eigentlich? Das eigentlich vergesst gleich. Er ist nicht erdgebunden. Mein Geist ist im Himmel. Unser Geist ist im Himmel. Er ist in Jesus. Wir sitzen mit ihm auf dem Thron. Wir haben ein neues Leben. Und die Gebrauchsanweisung für dieses Leben auf dieser Erde in dieser Dreiteilung ist die Bibel, ist sein Wort. Und das müssen wir studieren. Und das ist tatsächlich, dann lernst du immer mehr und mehr und dann bist du auch, steigst du auch in der Armee auf, wenn du das so sehen willst, was ja auch richtig ist. Aber ich möchte eigentlich jetzt mehr dieses Bild zeigen, wir haben schon alles. Ich habe da gesessen und habe auf diesen Vogel geguckt. Wahrscheinlich war das ein Adler oder so. Jetzt fliegt er gerade nicht. Ja, gut. Ja, aber der ist jetzt auch wieder da. Ich wollte gerade sagen, der Adler bin nämlich auch ich, deshalb stehe ich jetzt hier. Aber jetzt fliegt er wieder. Weißt du, sieh dich doch einfach wirklich im Himmel, im dritten Himmel. Nimm dir Zeit, meditiere zu Hause. Meditiere zu Hause. Wer bin ich eigentlich in Christus? Was heißt das eigentlich? Ich bin in Christus. Weißt du, ich sitze mit ihm auf dem Thron, mit Jesus. Und ich persönlich stelle es mir ganz oft vor. Gerade wenn ich dann einfach mal so den Eindruck habe, ich brauche mal irgendwie was wieder, was mir ganz klar macht, wo bin ich, wo lebe ich eigentlich? Ich lebe im Himmel. Dann stelle ich mir richtig vor, wie Jesus auf seinem Thron sitzt und ich bin da drin. Also ich bin eins mit ihm. Und wenn Gott Jesus anguckt, sieht er mich. Und wenn Gott mich anguckt, sieht er mich immer in Jesus. Und so sind wir. Wir sind eins mit Jesus, wir sind eins in ihm, wir leben in ihm, wir sind neue Schöpfungen. Wir sind zwar hier auf dieser Erde, aber wir sind ja hier, weil wir einen Auftrag haben. Wir sind ja hier, um das Evangelium den Menschen zu bringen, das Evangelium, die frohe Botschaft, die gute Nachricht, den Menschen zu bringen, die es noch nicht gehört haben. Wir sind ja nicht zum Eigennutz hier auf dieser Erde. Sondern Gott hat uns ja ausgestattet mit Gaben. Jeder Mensch von uns hat Gaben. Keiner sollte sagen, ich habe keine Gaben. Dann geh mal zu Gott und frag ihn, was sind eigentlich meine Gaben? Aber jeder Mensch hat Gaben bekommen von Gott, weil er genau da sein soll, wo Gott ihn haben möchte. Und das ist so stark. Wir stehen uns nicht im Weg. Es ist ein riesen Puzzle. Jeder hat seinen Platz im Leib Christi. Aber wir lassen uns immer füllen von oben. Gestern hat mich jemand gefragt, ja, aber wir sollen uns ja kein Bild von Gott machen. Wenn du da jetzt so auf dem Thron sitzt und Gott anschaust, was siehst du denn dann? Und da habe ich gesagt, weißt du, wenn ich Gott anschaue auf seinem Thron, dann sehe ich nur Licht. Ich sehe was Weißes, wie Kleidung. Und wenn ich sein Gesicht anschauen will, ich sehe nur Licht. Ganz helles Licht. Und weißt du, Er will uns füllen. Er möchte, dass wir wirklich ihn anschauen, Jesus anschauen, aber auch ihn anschauen, weil er ist alles in allem. In ihm ist alles vollendet. Und sag nicht, ich habe noch nicht genug oder ich habe das nicht oder ich kann das nicht oder mich hat er vergessen oder sowas. Nein, in ihm ist alles vollendet. Er hat dich ausgesucht, er hat dich berufen, weil er dich gewollt hat. Und mich natürlich auch, ist ja ganz klar. Jeden Einzelnen von uns. Und wir müssen uns dessen wirklich immer tiefer bewusst werden und uns nicht von Satan irgendwelche Lügen mehr erzählen lassen. Ja, du schaffst das sowieso nicht und du bist zu blöd oder du denk an deine ganze Vergangenheit. Dann kannst du nur sagen, welche Vergangenheit? Ich habe keine. Ich habe keine Vergangenheit. Was meinst denn du eigentlich? Hau ab, geh dahin, wo du hingehörst. Ich habe überhaupt keine Lust, mit dir irgendwas zu reden. Es gibt ja auch so, dass wir proklamieren, ich meine jetzt nicht proklamieren, das Wort Gottes sprechen, sondern immer wieder mit Satan diskutieren. Du gehst ja und du gehst jetzt und du gehst jetzt und du gehst jetzt. Weißt du, dann bist du dir nicht sicher, welche Autorität du hast. Wenn Satan dich attackiert, dann sag ihm ganz klar, wer du bist und wer er ist. Und in Jesu Namen, du haust jetzt ab. Und ich muss immer wieder an Smith Wigglesworth denken. Ich glaube, er war das, der nachts wach wurde und hörte Geräusche aus der Küche geklapper. Und dann ging er in die Küche, dann sah er Satan da rumhantieren und hat gesagt, ach, du bist es, okay. Und dann ist er wieder schlafen gegangen. Weißt du, lass uns doch keine Angst machen von diesem, der verloren hat. Wir sind im Himmel, im Geist sind wir im Himmel und wir regieren aus dem Himmel. Und das müssen wir uns immer klarer machen. Wir sind nicht gebunden an die Umstände dieser Erde. Gott ist ein, wie heißt es? Gott tut Wunder für die, die ihm die Treue halten. Wir halten ihm die Treue. Und wenn irgendwas ist, er ist unser Gott, er ist unser Vater, Jesus ist unser Herr. Er hat alles vollbracht, er hat alles getan und wir sind in ihm und wir gehen hin und sollen die gleichen Werke tun, die er getan hat und darüber hinaus. Und das tun wir. Amen. Ja, du hast es gehört, was zählt, ist deine neue Schöpfung. Es geht nur um die neue Schöpfung, ja. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Mich beschäftigt gerade der Epheserbrief über gerade das Kapitel 6. Da steht, dass werdet stark im Herrn, ich habe es vorhin schon gesagt, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und eine Übersetzung ergänzt noch, indem ihr Gemeinschaft habt mit ihm. Ja, werdet stark im Herrn. Also es ist ein Aufruf, werdet stark. Und was die Sabrina gesagt hat mit den Soldaten, ja, da geht es auch darum, du hast eine Grundausbildung und da wirst du auch stark gemacht. Du wirst stark gemacht, dass du widerstehen kannst. Nun geht unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte in der Himmelswelt, gegen die Geister der Bosheit, die kleinen Teufelchen und Dämönchen und wie sie alle heißen. Ist ja egal. Aber er sagt auch, wie wir stark werden können mit dieser Waffenrüstung. Ihr kennt das alles, der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Damit fängt es doch an, weißt du, da ist alles geschützt. Wenn du weißt, ich bin gerecht gemacht durch ihn, nicht durch meine Taten, sondern allein durch Jesus, allein durch ihn bin ich gerecht gemacht. Ich kann vor Gott stehen, weil ich gerecht gemacht bin. Ja, der Gürtel der Wahrheit, ja. Wahrheit lebt mich, ja. Ich bin auf dem Wort gegründet. Ich bin in der Wahrheit gegründet. Und ich lasse nichts anderes gelten. Der Josef hat gesagt, wir sind entschieden. Ja, wir sind entschieden, an der Wahrheit festzuhalten. Das ist unser Leben, die Wahrheit. Ja, das Wort Gottes. Nichts anderes gilt für uns. Ja. Ja. Die Bereitschaft, das Evangelium zu verkünden, zu jeder Zeit, zur Unzeit oder zur richtigen Zeit, völlig egal. Wir verkünden das Evangelium, wir verkünden sein Wort, ja, wir verkünden das, wo wir gehen und stehen, ja. Der Helm des Heils, ja, wir sind heil gemacht durch Jesus Christus, durch sein Blut, ja, ist uns Heilung geworden, ja, wir sind befreit von allem, Von aller Vergangenheit, ja. Wir haben keine Vergangenheit mehr. Ja, das wird mir so klar, wo du das glaubst. Wir haben keine Vergangenheit mehr. Also weiß niemand, wo du herkommst. Du kommst aus Gott direkt. Ja, aus Gott direkt, ja. Den Schild des Glaubens, ja. Wir halten ihn hoch, wir halten ihn hoch, ja. Unser Glaube wehrt alle feurigen Feinde des Bösen ab, ja. Alles, ja. Ich glaube Gott, ich glaube, dass Jesus größer ist als meine Umstände. Ich glaube, dass er meine Umstände schon erledigt hat, ja, schon erledigt hat. Ja, ich glaube, dass mir nur Gutes und Barmherzigkeit folgen wird mein Leben lang. Ja, Psalm 23 ist dein Schild des Glaubens, das richtest du auf, ja. Und da gibt's noch mehr Verheißungen, weißt du? Lerne die Verheißung, lerne, was du für ein Erbe hast, lerne es einfach, ja. Lerne es, zieh es dir, ja. Das ist deine Grundausbildung. Und dann steigst du höher im Rang, ja. Je mehr Glauben du aufbaust, das kann man tatsächlich aufbauen. Du wirst stark im Herrn, ja. Wir werden stark im Herrn, ja, in der Glory Life Schule werden stark gemacht, weil das Bewusstsein gebaut wird. Das Bewusstsein, wer wir sind in Christus, ja, was er für uns vollbracht hat. Ja, wir kriegen starke Lehre gemacht. Das kannst du gar nicht mit Geld aufwiegen. Das kannst du gar nicht bezahlen, ja. Die Bibelschulgebühr, du leidest darunter vielleicht, aber du kannst es eigentlich gar nicht bezahlen, was du. Ja, manchen geht's vielleicht so 30 Euro jeden Monat oder keine Ahnung. Aber eigentlich kannst du es gar nicht mit Geld bezahlen, weil du kriegst das reine Wort gelehrt, weißt du? Du wirst stark gemacht, damit du bestehen kannst am Tag des Bösen. Ja, und er kommt, ja, da will ich mal versuchen, ja. Jesus ist dir bewusst geworden, Jesus wurde vom Geist, von unserem geliebten Heiligen Geist in die Wüste geführt, ja, um was zu machen, ja, um dem Teufel zu widerstehen, ja, um einfach zu stehen, ja, und um auf dem Wort zu stehen, ja, und vielleicht führt dich der Heilige Geist auch in irgendwelche Betrüger hinein, damit du stehen kannst, weißt du, damit du stehen, jetzt wird es aber ganz still, okay. Ja, weißt du, wir gehen manchmal an Orte, wo es nicht so angenehm ist, ja. Aber wie sagt's der David? Mit meinem Gott springe ich über jede Mauer, ja. In diesem Bewusstsein gehen wir, ja. Ja, oder Kaleb, ja. Wir werden dieses Land gewiss einnehmen, weil Gott mit uns ist, ja. Weil Gott mit uns ist, weißt du? Was ist unser Bewusstsein? Wir stehen und wir gehen in ihm, ja. Ha? Ja, in ihm. Ja, deine Seele ist manchmal vor Furcht verzagt, aber dein Geist steht, weißt du, dein Geist steht. Ja, und dein Geist sagt, geh vorwärts, Seele, steh auf, Seele. Ja, ich stehe. Wer will mir was können, wenn Gott für mich ist? Ja, wer? Ja. Ich habe ein Bewusstsein der Stärke, ich habe ein Bewusstsein der Kraft, ja, weil Jesus alles für mich getan hat, ja. Er hat mich frei gemacht, ja, von dem Geist der Knechtschaft. Ich bin kein Knecht mehr. Ich bin ein Sohn. Als Sohn, ja, stehe ich unter dem Protektorat. Hoffentlich sage ich das richtig. Von Gott selber, weißt du, er ist mein Protégé, oder? Ja, Protégé, ja, so sagt man doch. Ich bin sein Protégé. Dankeschön. Dankeschön. Ja. Ich habe Gunst. Ich bin sein Günstling. Ja. Ich bin sein Günstling. Ja. Ich bin sein Günstling. Er deckt mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Weißt du, was kann dir noch passieren? Nichts mehr. Ja. Nichts mehr. Wir setzen auf neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Es ist vergangen, ja. Es ist vergangen. Beerdigt, begraben, ja. Wir singen noch ein Lied. Ja, so nimm dir meine Hände, ja. Was man so bei Beerdigungen singt. Und dann ist aber auch Schluss, ja. Da hast du ein bisschen Trauer, dass das Alte vergangen ist, aber freust dich, dass das Neue da ist. Die neue Schöpfung ist da. Die neue Schöpfung nimmt das Land ein. Die neue Schöpfung steht und geht, ja, und nimmt das Land ein für Jesus, ja. Nimm dieses Deutschland ein, nimm dieses Europa ein, ja. Weil wir stehen, weißt du. Es kann nicht keiner mehr am Boden halten. Es kann nicht keiner mehr deckeln. Ja, weil Jesus in dir lebt. Das ist unser Bewusstsein. Das ist unser Bewusstsein. Das ist unser Bewusstsein. Amen. Amen. Amen. Wenn man mich so fragt. Halleluja. Ihr Lieben, ich hatte heute Nachmittag die ganze Zeit dieses eine Wort aus Römer 8, Vers, wo fängt es an? Ab Römer 8, Vers 18 oder ja, Vers 19 eigentlich. Römer 8, Vers 19. Und ich glaube, das ist wirklich eigentlich die Quintessenz von dem, worum es dabei geht, wenn wir dem Evangelium glauben. Ja, und das, glaube ich, ist noch eine gute Zusammenfassung von dem, was wir heute Abend gehört haben, auch wenn ich nicht alles gehört habe, aber manches. Halleluja. Da heißt es Römer 8, Vers 19, denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Das ist ein bisschen altmodische Elberfelder Variante, ich habe keine andere auf dem Handy, aber da ihr kein Pult hier habt, muss ich aufs Handy zurückgreifen. So. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht mit Willen, also nicht absichtlich, sondern dessen wegen, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung, dass auch selbst die Schöpfung freigemacht werden wird von der Knechtschaft des Verderbnisses zu der Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammenseufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Das heißt, mit anderen Worten, es geht darum, der ganze Glaube an das Evangelium, ja, das Ziel des ganzen Glaubens an das Evangelium ist letztendlich, dass Söhne Gottes offenbar werden, und zwar in welchem Zustand? Im Zustand der Freiheit, der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Amen. Der Standard, den Gott aufrichtet gegen die Finsternis dieser Welt, sind Söhne Gottes, und zwar solche, die freigemacht sind zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Amen. Es beinhaltet, du bist so frei in deiner Seele, damit beginnt es, das haben wir am Wochenende ja erlebt, es beginnt mit der Freisetzung deiner Seele, dass du so frei bist in deiner Seele, dass es nichts mehr gibt, was deine Seele irgendwie noch gebunden halten kann. Und zwar, dabei geht es, wir haben da manchmal falsche Vorstellungen, wir denken, es geht einfach darum, dass wir sozusagen einfach, wenn wir diese Freiheit der Seele erreicht haben, dass wir uns einfach immer nur noch gut fühlen. Aber weißt du, die Verheißung ist nicht die, dass wir uns immer nur gut fühlen, sondern die Verheißung ist die, dass aus unserer Seele alles rausgehaut ist, was uns irgendwie daran hindern kann, die Herrlichkeit Gottes auf dieser Erde zu verbreiten. Amen. Was uns irgendwie daran hindern kann, die Herrlichkeit Gottes auf dieser Erde auszustrahlen und weiterzugeben und unseren Auftrag zu erfüllen. Dass alles aus unserer Seele rausgehaut ist, was uns irgendwie in unserem Denken einschränken könnte in Bezug auf unsere Möglichkeiten. Amen. Weil wenn du eingeschränkt bist in Bezug auf deine Möglichkeiten, in deinem Denken, dann bist du nicht völlig frei. Ja, wenn du unter Krankheit bist, dann bist du nicht völlig frei. Wenn du unter Tod bist, dann bist du nicht völlig frei. Wenn du unter finanziellem Mangel bist, dann bist du nicht völlig frei. Wenn du unter irgendwie dem Gedanken bist, oh, ich fühle mich gerade nicht so gut, ich bin unfrei. Wenn du nur denkst, ich bin unfrei, dann bist du nicht frei. Amen. Und deswegen ist das Ziel, die Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes, wird erreicht durch Glauben an das Evangelium. Amen. Das heißt, das Ziel von aller seelischen Befreiung, das Ziel von aller Heilung in der Seele ist, dass du am Ende stehen kannst in diesem Bewusstsein, hey, ich bin frei. Amen. Und zwar so frei, dass ich in nichts und in keiner Situation gehindert bin, den vollen Auftrag Gottes zu erfüllen. Ich bin so frei, dass ich in jeder Situation weiß, es gibt keine Grenzen für das, was Jesus durch mich tun kann. Amen. Ich bin so frei, dass wenn ich in eine Situation komme, wo es nur übernatürlich überhaupt möglich ist, dass es weitergeht, dann wird mir dieses Übernatürliche, was auch immer es dann braucht, ein Wunder, ein Durchbruch, keine Ahnung was, was auch immer es dann braucht, es wird zur Verfügung stehen, weil ich bin frei. Frei heißt grenzenlos. Amen. Unfrei heißt begrenzt. Wir sind immer unfreier. Als es noch die DDR gab, waren die Menschen in der DDR unfrei, was du am deutlichsten daran gesehen hast, dass sie einfach nur in bestimmte Länder reisen durften. Es gab einfach Grenzen, sie durften in bestimmte Länder, war es unmöglich für sie zu reisen. Deswegen waren sie unfrei. Wenn du denkst, oh, in dieses Land, was weiß ich, der körperlichen Heilung komme ich nicht hinein. In dieses Land der Wunder komme ich nicht hinein. In dieses Land des Durchbruches, der finanziellen Versorgung oder was auch immer, der Freisetzung der Liebe Gottes in meiner Familie, da komme ich nicht hinein, dann bist du unfrei, dann bist du begrenzt, dann sitzt du hinter einer Mauer. Amen. Und vielleicht hat der Feind tatsächlich ein paar Scharfschützen aufgestellt an der Grenze, die verhindern wollen, dass du drüber gehst. Und deswegen musst du die Scharfschützen eliminieren. Du musst also diese Geisterlein eliminieren, die da stehen und die dir letztendlich die Lüge sagen wollen. Im Endeffekt geht alles um Lüge oder Wahrheit. Und somit ist am Ende des Tages entscheidend, was glaubst du über dich selber? Was glaubst du über deine Möglichkeiten? Was glaubst du über deine Fähigkeiten? Was glaubst du über den Zustand deiner Seele? Oh, ich bin doch so unfrei. Also der Glauben ist entscheidend. Der Glauben ist entscheidend. Für mich war das mal so ein Schlüsselerlebnis, schon ganz viele Jahre, wahrscheinlich 30 Jahre her schon fast. Und da war ich auf einem Seminar, auf einem christlichen Seminar, und da ging es um innere Heilung. Ja, also nicht so, wie wir das jetzt an dem Wochenende erlebt haben, sondern das war wirklich so richtig so psychologisch und einfach so durchsetzt, was da einfach, es ist letztendlich, wenn du da länger dich damit beschäftigt hast, dann wurdest du zu so jemand, wo du einfach bei dir alles Mögliche gesucht hast, was bei dir noch nicht stimmt, so ungefähr. Ja, und ich war noch nie auf so einem Seminar gewesen, aber ich hatte Jesus bereits erlebt in meinem Leben und ich wusste, welche Macht er hat, weil ich hatte schon einige Wunder erlebt in meinem Leben und ich wusste, Jesus kann alles, Jesus hat mich frei gemacht, das Evangelium hat mich frei gemacht, ich war nie auf einem innere Heilungsseminar gewesen, aber ich wusste, Jesus hat mich frei gemacht. Und die Lehrerin vorne, also die Predigerin oder Lehrerin war es eigentlich, die da gelehrt hat über innere Heilung, hat alle möglichen Sachen angesprochen, was in deiner Vergangenheit gewesen sein kann und das kann passiert sein und dein Vater und deine Mutter und bla bla bla bla und so weiter. Und in mir war immer, davon hat Jesus mich frei gemacht. Verstehst? Und dann am Ende, dann ging es am Ende natürlich darum, dass dann für die Leute gebetet wurde, natürlich, und sozusagen jeder dann einfach seine Sachen, die er gefunden hat, los wird. Ja? Und das Interessante, das Erlebnis damals für mich war das, ich war ja noch nie in so einem Seminar gewesen, aber diese Lehrerin, die ist dann von einem zum anderen gegangen und hat jedem praktisch alles rausgehaut, was irgendwie noch war in der Seele. Ja? Und zu mir kam sie und hat sie mich so angeschaut und hat gesagt, also bei dir hat Jesus eigentlich schon so ziemlich alles getan. Und ich dachte... Und sie dachte wahrscheinlich, oh, der war schon auf 10 Seminaren und er hat schon so viel innere Heilung bekommen und er hat schon so viel durch und so weiter. Und weißt du, und das war für mich ein Schlüsselerlebnis, weil da war mir klar, hey, am Ende des Tages kommt alles darauf an, was du über dich selber glaubst. Amen. Und damit, und das ist ja die Wurzel davon, damit kommt alles darauf an, was du darüber glaubst, was Jesus für dich getan hat und was Jesus aus dir gemacht hat. Glaubst du wirklich, okay, Jesus hat mich frei gemacht zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes, oder glaubst du es nicht? Amen. Ich meine, zwischendurch auf dem Weg kannst du ruhig mal ein Trauma raushauen, wenn du merkst, da ist was, oder da ist ein Geist, da merkst du, oh ja, gut, das ist doch vielleicht wirklich ein Geist, der mich hier angreift, oder du merkst, oh ja, stimmt, wir am Wochenende haben es ja einige gemerkt, Essen ist vielleicht doch ein Götze geworden bei mir oder so, ja, oder Social Media oder was auch immer, ist vielleicht doch ein Götze geworden, okay, dann gehen wir's an, Amen, weil wir wollen frei sein für die Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Aber am Ende des Tages sagen wir, danke Jesus, dass du uns das wieder gezeigt hast. Danke Jesus, dass wir jetzt frei sind und jetzt gehen wir voran in dieser Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Amen. Das ist am Ende des Tages entscheidend. Amen. Nicht eine, weißt du, eine Armee, Sabrina hat vorher über die Armee gesprochen, eine Armee ist nicht eine Mannschaft von unsicheren Leuten, die ständig daran zweifeln, ob sie das haben, was es braucht, ob sie, oh ja, ist meine Waffe auch wirklich gut geputzt und oh, funktioniert sie auch oder ist sie rostig oder was immer. Weißt du, das ist keine Armee oder zumindest ist keine gute Armee. Ja. Verstehen Sie, ich meine, gut, bei der Bundeswehr weiß man nicht so genau, aber... Aber verstehst du, eine gute Armee, ja, die weiß, was sie hat. Die weiß, wir haben alles, was es braucht, um den Feind zu besiegen. Amen. Die weiß, jawohl, ich bin fit, ich bin stark, ich stehe. Und wenn der Feind kommt, hey, dann kann er was erleben. Amen. Und genau in dieser Zeit. Das ist die Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Es geht nicht darum, dass du nicht mal ein komisches Gefühl hast. Weißt du, manchmal fliegen einem komische Gefühle an. Aber nicht jedes komische Gefühl heißt gleich, dass du noch irgendwie, was weiß ich, oh, du brauchst noch so tiefe innere Heilung, du brauchst noch dieses und jenes. Weißt du, was anderes ist es, wenn du permanent merkst, hey, da beginnt was mein Leben einzuschränken, Götzen oder du merkst, wow, ich werde immer ängstlicher beim Autofahren. Da hatten wir es ja auch am Wochenende davon, ja. Ich werde immer ängstlicher beim Autofahren, weil einfach mit jedem Schock, der reinkommt, weil irgendwie einer mir beinahe reingefahren ist, werde ich unsicher und denke irgendwann mal, ich weiß gar nicht, ob ich mich überhaupt noch auf die Schnellstraße traue. Ja. Dann merkst du, okay, da muss was raus. Ja, aber es kann ja nicht sein, dass manche Leute, je älter sie werden, umso ängstlicher werden sie. Warum? Weil die Seelenhygiene gefehlt hat. Ja, ist so. Weil sie das, was reingekommen ist, von außen immer versäumt haben, wieder rauszuschmeißen. Und weil sie darauf weiteres sich haben aufbauen lassen. Verstehst? Aber unsere Bestimmung ist, was ist unsere Bestimmung? Kinder Gottes. Das ist unsere Bestimmung. Und deswegen lassen wir nicht zu, dass irgendetwas unsere Seele belegt, dass irgendetwas auf unsere Seele draufkommt, dass irgendetwas uns in unseren Gedanken irgendwie schwächt oder irgendeinen Zweifel gibt. Also was hat Jesus gesagt? Er in Markus 11, er hat gesagt, wenn jemand zu diesem Berg sagen wird, hebe dich hinweg und verpflanze dich ins Meer. Ja, und jetzt kommt's. Und in seinem Herzen nicht zweifeln wird, das geschieht, was er sagt. Also darauf kommt's an. Was glaubst du über dich selber? Glaubst du, das geschieht, was du sagst? Oder denkst du, naja, ich rede viel, wenn der Tag lang ist? Das Problem ist manchmal tatsächlich das, dass wir wirklich viel daherreden, wenn der Tag lang ist und uns dann wundern, dass unsere Worte, wenn es dann drauf ankommt, im entscheidenden Moment irgendwie, dass wir nicht das Empfinden haben, dass unsere Worte Durchschlag haben. Ja, wenn wir zu viel Mist reden, ja? Dann müssen wir den Mist raushauen. Wenn du merkst, wow, ich habe so viel negativ geredet, dann musst du merken, irgendwas hat mich da angegriffen. Okay, nichts wie ran, Götze raus, Schlange raus, keine Ahnung was, alles raus. Alles, was irgendwie da ist, raus damit. Ich will das nicht, Amen. Sondern ich will das bekennen und sprechen, was das Wort Gottes sagt. Amen. Und wenn ich das tue, dann habe ich auch die Sicherheit und habe auch den Glauben, dass geschieht, was ich sage, wenn ich zum Berg spreche. Und ob jetzt der Berg Krankheit heißt, ob der Berg Dämon heißt, ob der Berg Umstand heißt, ob der Berg finanzielle Situation heißt oder wie auch immer der Berg heißt, ist letztendlich egal. Ich glaube in meinem Herzen, dass geschieht, was ich sage. Amen. Sprich mir mal nach und sag mal auch du über Livestream. Ich glaube mit meinem Herzen, dass geschieht, was ich sage. Stell dir mal vor, mach dir mal kurz bewusst, was ist das für eine Freiheit? Wenn du tatsächlich glaubst, das geschieht, was du sagst. Das heißt, du musst es nur sagen und es geschieht. Ich meine, das ist wirkliche Freiheit. Amen. So wird es übrigens im Himmel vollkommen sein. Im Himmel, da wirst du nur sagen, ach, ich würde mal gerne Riesenrad fahren und bumm, sitzt du im Riesenrad und fährst Riesenrad. Als Beispiel. Oder du denkst, oh, ich würde mal wieder gerne den Geschmack von leckerer Schwarzwälder Kirschtorte schmecken. Und bumm, steht sie vor dir und du kannst reinhauen. Und ohne, dass du zunimmst. Genau, ohne, dass du zunimmst. Ja. Amen. Also das ist die Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Du zweifelst nicht in deinem Herzen, das geschieht, was du sagst. Und es wird dir werden. Das ist die Freiheit. Und alles, was das in deiner Seele hindert, muss raus. Amen. Und sag mal mit mir zusammen, und es geht raus. Und zwar jetzt. In Jesu Namen. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, wer in mir lebt. Und deshalb weiß ich, das geschieht, was ich sage. Und so spreche ich zum Berg, zum Umstand, zur Krankheit, zu Geistern, zum Tod, zu was auch immer den Zwecken Gottes entgegensteht. Und es wird sich verpflanzen und es geht ins Meer. Ich bin befreit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Halleluja. Preist den Herrn.